Eugen Düring, geboren 1883, gestorben 1922. Die Juden sind die übelste Ausprägung der ganzen semitischen Rasse zu einer besonders völkergefährlichen Nationalität. Eine Judenfrage würde daher auch noch existieren, wenn alle Juden ihrer Religion den Rücken gekehrt und zu einer der bei uns vorherrschenden Kirchen übergetreten wären. Ja, ich behaupte, dass in diesem Falle die Auseinandersetzung zwischen uns und den Juden sich als ein noch weit dringenderes Bedürfnis fühlbar machen würde. Gerade die getauften Juden sind stets diejenigen gewesen, die ohne Hindernisse am weitesten in alle Kanäle der Gesellschaft und des politischen Gemeindelebens eingedrungen sind. Sie haben sich gleichsam mit einem Passepartout versehen und ihren Stamm auch dahin vorgeschoben, wo ihnen die Religionsjuden nicht folgen konnten. In der Tat ist die Organisation des Unterdrückungs- und Ausbeutungskrieges, den die Juden gegen andere Völker seit Jahrtausenden führen, in unserer Gegenwart schon sehr weit gediehen. Seine modernisierte Fasson darf nicht täuschen. Die religiösen Körperschaften der Juden sind ein Mittel ihrer politischen und gesellschaftlichen Verbindung und halten auch die bloßen Rassejuden, die außerhalb stehen, zusammen. So hat die Alliance Israelite in Paris sich selbst in die große Politik und in die orientalische Frage eingemischt, alles unter Vorschützung der Religion. Die Förderung, die angeblich bloß der Judenreligion gelten soll, bedeutet aber überhaupt die Förderung der Judenrasse in politischer und sozialer Hinsicht. Während nun sonst für die anderen Völker das Vereinigungsrecht mehr oder minder darniederliegt, üben die Juden in Anlehnung an ihre Religion das Privilegium aus, für ihre gesamten Interessen gegen die übrigen Völker eine internationale Verbindung zu unterhalten. Kein Rassenjude, und gebe er sich auch als Atheist oder gar Materialist, behandelt daher die Judenreligion als etwas Gleichgültiges. Sie ist ihm vielmehr eine Bürgschaft für jenes Herrentum oder vielmehr jene Oberknechtschaft, nach der sein Volk unter allen Völkern stets getrachtet hat. Die auserwählte Selbstsucht, die Überhebung über andere Völker und das Unrecht an ihnen, kurz die Inhumanität, ja die Feindschaft gegen das übrige Menschengeschlecht, das ist es, was hier seinen Stützpunkt hat und seit Jahrtausenden fortwirkt. Die Juden sind sicherlich zu allen Zeiten der intoleranteste Volksstamm der Erde gewesen und sind es noch heute. Sie sind es nicht bloß in ihrer Religion, sondern in allen Beziehungen. Wenn sie von Duldung reden, so wollen sie im Grunde nur sich selbst geduldet wissen. Eine solche Duldung bedeutet aber wesentlich ihre eigene Herrschaft und zu dieser gehört wiederum Unterdrückung und Feindschaft gegen alles andere. Für den, welcher die Judenrasse und deren Geschichte näher kennt, gibt es wohl kaum einen klaffenderen Widerspruch als einen Juden, der allgemeine Toleranz im Munde führt. Die von ihm verlangte Toleranz ist schließlich nichts als Freiheit der Intoleranz des Judenstammes. Wofür es keine Duldung geben darf, meinte schon Rousseau, das ist die Unduldsamkeit selbst. Man hat Stellen aus dem Talmud angeführt, um handgreiflich darzutun, dass die Juden durch ihre Religion autorisiert werden, die Nichtjuden zu betrügen und zu schädigen. Wir brauchen aber den Talmud zu dieser Einsicht durchaus nicht. Wenn er gar nicht existierte, so würde die Judenmoral darum nicht besser sein und sich nicht minder beurkundet finden. Was wir heute im tatsächlichen Verkehr beobachten, sind die wesentlichen, nicht andere Eigenschaften als diejenigen, welche sich auch schon in der mosaischen Zeit verkörperten. Das Alte Testament ist ein zureichender Spiegel des Judenwesens. Man muss nur unbefangen zusehen und man wird das auserwählte Völkchen von heute in seiner unwillkürlichen Selbstzeichnung von damals wiedererkennen. Wie oft ist den Juden gegen Fremde nicht ausdrücklich erlaubt, was ihnen gegeneinander zu verüben verboten ist? Auch die alttestamentliche Nächstenliebe beschränkt sich ausdrücklich auf Juden unter Juden. Eine nur in der ausgeprägtesten Selbstsucht gegen andere einige Gesellschaft muss sich nach außen kehren und dort Stoff für ihre Gier suchen. Der Römer eroberte die Welt, der Jude aber suchte ihre Habe durch Erschleichen an sich zu bringen. Hieraus erklärt sich die Vorliebe für alle geschäftlichen Tätigkeiten, bei denen weniger die Arbeit als die pfiffige Aneignung und geriebene Übervorteilung einen Spielraum hat. Nicht irgendwelche äußere Hinderung ist es, was die Juden dauernd vom Landbau und Handwerk fernhält. Ihre innerste Anlage, die wiederum mit dem Kern des Wesens der auserwählten Selbstsucht zusammenhängt, hat sie stets und wird sie stets auf Erwerbsarten hinweisen, in denen mehr Aneignungstrieb als Gewissen eine einträgliche Mitgift ist. Es ist daher völlig unmöglich, darauf zu rechnen, die Juden könnten genötigt werden, an der schaffenden Arbeit des Volkes teilzunehmen. Sie werden schachern und handeln, solange in der Menschheit noch irgendeine Gelegenheit dazu vorhanden bleibt. Man gebe also den Gedanken auf, sie zu ändern. Was seit Jahrtausenden ihre wohlbegründete Eigenart ist, wird nicht einmal durch eine Gesellschaftsreform, geschweige denn bloß moralische Mittel, ins Gegenteil verwandelt werden. Der edelste soziale Kitt ist die Treue und die zugehörige Pietät, das heißt die Achtung vor allem Ernsten und Großen. Diese Pietät und der Sinn für das natürlich Hohe gehen dem Juden samt jener Treue in allen Beziehungen des Menschen zum Menschen ab. Es ist dies die Mitgift der Rasse und eine von der Religion unabhängige Eigenschaft. Die Solidarität im Judentum reicht nur so weit als das gemeinsame Geschäft. Der Jude weiß, dass seine Leute überall nur ein einziges Geschäft treiben. Disraelis Romane sind geflissentliche Verherrlichungen der Judenrasse und gleichzeitige Herabwürdigungen anderer Völker. Er preist seinen Judenstamm. Die Juden seien eine Aristokratie der Natur. Die nordischen Germanen werden von ihm dagegen Abkömmlinge von Piraten genannt, wahrscheinlich damit diese angeblichen Seeräuber den Juden nicht ihr angestammtes und geheiligtes Spitzbubentum vorwerfen können. Wir vermeintliche Seeräuberbrut werden aber noch heute wenigstens so viel von den reiche gründenden Normannen übrig haben, um gegen asiatische Israeliten uns als nordische Männer zu betätigen. Das gesellschaftliche Aufkommen der Juden in der jüngsten Zeit ist eine allerseits illustrierte Tatsache, ebenso die angestammte Unfähigkeit und üble Beschaffenheit des Judennaturells. Die Unsozialität der Juden ist das Hauptfazit, an welches eine gesellschaftliche und politische Lösung der Judenfrage zuerst anknüpfen muss. Die Feindschaft, welche die Juden seit Urzeiten gegen das Menschengeschlecht geübt haben, hat einen internationalen Charakter, deshalb muss die Lösung eine internationale sein. Von Seiten der Juden ist ja nicht etwa bloß die Nationalität eines Volkes, sondern überhaupt die Humanität bedroht. Die Judenreligion ist eine Rassenreligion, wie die Judenmoral eine Rassenmoral. Die religiösen Körperschaften der Juden sind politische Gebilde. Sie ergeben einen sozialen Vereinigungspunkt und dienen zur Anlehnung für alles, was die Juden in ihrem Leben unter den Völkern nur irgend interessiert. Der engere gesellschaftliche Verkehr des Judenblutes beschränkt sich fast regelmäßig auch auf Judenblut, sei es Vollblut oder Halbblut. Der Jude empfiehlt in den Geschäften immer wieder den Juden. Dieser pure Interessenzusammenhang ist stark genug, um ein gemeinsames Rassengeschäft auf Gegenseitigkeit zu unterhalten. Eine Allianz Israelite, wie sie in Paris zentralisiert für die gesamte Judenwelt tätig ist, fußt zum Schein auf der Religion. Ein solcher internationaler Judenbund hat das Privilegium, unter Hinweisung auf die Religion tatsächlich ein internationaler politischer Verein sein zu dürfen. Was den Arbeitern versagt ist, das haben die Juden als Privilegium. Sie formieren eine Judeninternationale, umschwänzeln die diplomatischen Kongresse, mischen sich beispielsweise in das rumänische Staatswesen ein, alles, als wenn es sich um Religion handelte. Kein Religionskultus kann auf allgemeine menschliche Duldung Anspruch machen, soweit er selbst menschheitswidrig ist. Zweitens sind die Judenkooperationen politische Gebilde und müssen daher doch wenigstens dem allgemeinen Vereinsrecht unterworfen werden.